Heute glaubst du nichts und niemand kann dich trösten. Hassan. Ich weiß selber ganz genau, wie weh das tut. Hassan. Mach die Augen zu und glaub mir, wenn ich sag, morgen wird alles. Ja,